begrüße Sie und euch ganz herzlich und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, zumal ich das Konzeptpapier der Vorbereitungsgruppe hochgradig spannend fand und davon auch ausgegangen bin nochmal in der Vorbereitung. Was ich nämlich vergessen habe zu sagen, was auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist, ist die Geschichte der Pädagogik. Und da bin ich natürlich sofort auf das Eingangszitat eures Konzeptpapiers, darüber bin ich gestolpert, von der Ingeborg Bachmann. Ich weiß nicht, ob das Konzeptpapier bekannt ist, aber das Zitat von der Ingeborg Bachmann finde ich es zitierenswürdig. Die hat nämlich geschrieben, die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler. Und in dem Vorbereitungspapier heißt es dann weiter, gilt es die Schule anzuzünden oder hatte sie, also die Geschichte, nur schlechte Schüler? Nun ist die Pariser Kommune, über die ich reden möchte, Franz-Josef Degenhardt hat gesagt, eingebrannt in das historische Gedächtnis der radikalen Linken weltweit. Und das auch deswegen, weil eigentlich alle ihr folgenden emanzipatorischen Bewegungen immer wieder versucht haben, aus ihr zu lernen. Und mit dem Wissen, darauf komme ich in meinem Vortrag sicherlich immer wieder zurück, mit dem Wissen hatte ich das Gefühl in der Vorbereitung, das Bild, das gemalt worden ist mit diesem Ingeborg Bachmann Zitat und der dann folgenden Frage, ist spannend, aber ich war mir unsicher, ob es denn stimmig ist, weil das setzt voraus, dass es etwas zu lernen gibt und das denke ich schon, dass es das gibt, aber man folgt ja so einem Schulebild und dann stellt sich mir die Frage, wer verflucht nochmal, schreibt denn dann den Lehrplan? Also wer bestimmt, wann, was, wie gelernt werden soll? Und ich werde in meinem Vortrag immer wieder darauf zurückkommen, dass sich bestimmte spezifische Lehren aus Geschichte im Allgemeinen und aus der Pariser Kommune im Besonderen auch historisch wandeln können, weil sich historisches Interesse wandeln kann. Mein Ansatz, mich mit der Pariser Kommune zu beschäftigen, war eben tatsächlich auch gesetzt mit einem politischen Interesse, nämlich mit der Erfahrung des Untergangs des staatlich organisierten Sozialismus in Osteuropa. Dann habe ich mir die Frage gestellt, gab es denn vielleicht etwas, wo Menschen schon einen Schritt nach vorne in eine befreite Gesellschaft getan haben, wo Lehren hätten daraus gezogen werden können, die nicht gezogen wurden. Und insofern werde ich auch in meinem Vortrag erst einmal kurz etwas sagen zur Vorgeschichte der Pariser Kommune, um sie historisch einzuordnen. Dann werde ich etwas erzählen über diese 72 Tage im Frühjahr 1871, um dann auf die Rezeptionsgeschichte einzugehen. Und dann bin ich eben wieder bei den Lehren. Und vielleicht als Ausgangsfrage, weil was die Pariser Kommune ist, ist ja gar nicht so sicher ausgemacht im historischen Diskurs. Zwei Zitate, die das illustrieren. Friedrich Engels schrieb zum 10. Jahrestag der Pariser Kommune, das ist ein relativ bekanntes Zitat, der deutsche Philister ist wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herren, er hatte die Frauen noch nicht so im Blick, aber er meinte die herrschenden Frauen, wenn es sie denn gab, sicherlich mit. Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht, seht euch die Pariser Kommune an, das war die Diktatur des Proletariats. Zitat Ende. Rund 100 Jahre später schrieb Robert Kurz, der einer der einflussreichsten Wertkritiker, also Vertreter einer spezifischen Interpretation des Marxischen Werkes über die Pariser Kommune, Zitat, tatsächlich war es keine soziale Massenbewegung, die unmittelbar aus sich heraus zur Pariser Kommune führte, sondern die französische Niederlage im Krieg gegen das von Preußen geführte Deutschland, Zitat Ende. Kurz wirft den Kommunadinnen und Kommunaden dann ein letztlich nationalistisches Programm vor. Also so gar nicht das, was man sich unter einer marxistisch begriffenen Diktatur des Proletariats vorstellen mag. So, wann ist die Pariser Kommune entstanden? Sie ist entstanden, wie gesagt, im Frühjahr 1871 in einer spezifischen historischen Situation, nämlich in der Situation des Deutsch-Französischen Krieges. Frankreich hatte die deutschen Lande überfallen und ist dann aber sehr, sehr schnell militärisch zurückgedrängt worden und die deutschen Armeen unter der Führung Preußens haben dann nicht an der deutsch-französischen Grenze Halt gemacht, sondern haben weite Teile Frankreichs überrannt und haben dann bei Sedan die französische Armee vernichtend geschlagen, haben den Kaiser Napoleon III. Gefangen genommen und standen dann sehr, sehr schnell vor den Toren Paris und haben Paris belagert. Das heißt, es war kein Verteidigungskrieg, so, überhaupt nicht. Und da trafen zwei Mächte aufeinander, dieses dann übrigens in derselben Situation vor Versailles gegründete Deutsche Reich. Das Deutsche Reich ist nicht in deutschen Landen gegründet worden, sondern im Spiegelsaal zu Versailles. Und Frankreich. Marx schreibt, Frankreich sei unter Napoleon dem Dritten an dem historischen Ort gewesen, an dem die Bourgeoisie die Fähigkeit, die Nation zu führen, verloren hat und die Arbeiterklasse diese Fähigkeit noch nicht besitzt. Also eine latente Umbruchssituation. Und diese latente Umbruchssituation führte dazu, dass Napoleon III. Gezwungen war, ein letztlich autoritäres Regime aufzubauen, das vor allem auf die Armee gestützt war. Und deshalb brauchte er irgendwann den Krieg, um sein System aufrechtzuerhalten. Jenseits, also von hier aus diesseits des Rheins, eine etwas andere Situation. Da war die bürgerliche Revolution letztlich gescheitert, also vorläufig gescheitert, 1848. Die Junker und der Adel müssen das politische Programm des Bürgertums übernehmen, nämlich die Gründung des Nationalstaates, weil das ist notwendig für den Fortschritt. Und deswegen sprach Jürgen Kuczynski, ein wichtiger marxistischer Ökonomiehistoriker und DDR-Bürger, sprach davon, dass in Preußen die Nationalstaatsbildung in verkehrter Klassenschlachtordnung verlaufen ist. Also das Bürgertum war politisch ausgeschaltet und die fortschrittliche Klasse damals noch war politisch ausgeschaltet und die alten Mächte gehen an die Nationalstaatsbildung heran. Und von daher entwickelt sich auf beiden Seiten des Rheins letztlich ein autoritäres Regime, das den Krieg braucht. Marx spricht für beide Systeme vom Bonapartismus. Das ist vielleicht für Menschen, die sich mit anderen historischen Epochen beschäftigen, ganz spannend, dass dieser Gedanke des Bonapartismus, den Marx im 18. Primär entwickelt, später auch in einige wichtige Faschismusanalysen eingegangen ist. Also das, was sich da dies und jenseits des Rheins entwickelt hat, könnte man mit aller Vorsicht als protofaschistisch begreifen. So. Jetzt tut sich eben, wie gesagt, bei Sedan war diese vernichtende Schlacht und der Kaiser in Gefangenschaft und dann recken bürgerliche Kräfte in Paris wieder ihr Haupt. Es wird die Republik ausgerufen, das ist auch erstmal gut und richtig, aber diese Kräfte stehen jetzt erstmal vor dem Problem, dass sie ihre Macht sichern müssen. Und es sind reiche Bürger, ne? Es sind nicht Das sind keine Proletarierinnen und Proletarier. Aber sie brauchen, wie so oft, die Unterstützung des, des einfachen Volkes. Und deshalb wird die Nationalgarde, eigentlich eine bürgerliche Miliz, ausgeweitet. Dadurch, dass 100.000 Pariser Arbeitslose in ihre Reihen gerufen werden. So, und damit hat man zwar mehr Menschen unter Waffen, die letztlich auch den Krieg führen könnten, aber die machen nicht ganz das, was die Herrschenden sich vorstellen. Die setzen ihre Offiziere ab, wählen sich neue und entwickeln ein eigenes, auch politisches Programm. Aber sie sind durchaus bereit, den Krieg zu führen, weil was sie verteidigen wollen, ist die Republik. Die wollen nicht Untertanen des deutschen Kaisers werden. Und deswegen ist, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, im Gegensatz, was Robert Kurz, den ich ja eingangs zitierte, übersieht, ist, dass es eben nicht darum ging, Frankreich zu verteidigen. Auch wenn immer wieder diese Begriffe auch von den Kommunalinnen und Kommunalen genutzt werden, es geht um die Verteidigung der Republik. So, aber in der Situation sind sie noch gar nicht, es entwickelt sich diese neue Nationalgarde und auf der anderen Seite gibt es immer noch die intakte französische republikanische Regierung. Aber diese neue Nationalgarde kommt aus den Arbeitervierteln und die sind da auch verankert. Und deswegen entwickelt sich, so eine meiner Thesen, so etwas wie eine Doppelherrschaft. Lenin entwickelt den Gedanken der Doppelherrschaft kurz vor der Oktoberrevolution. Ich bin der festen Überzeugung, das muss es auch damals schon gegeben haben. Mit Antonio Gramsci kann man auch sagen, da verschiebt sich ein Teil der Hegemonie. Also weil die kulturelle Führung in anderen Händen liegt, nämlich nicht mehr in den Händen der Regierung, sondern in den Händen des bewaffneten Volkes. So. Davor, das erkennt die französische Regierung durchaus und setzt die ihr ergebenen Linientruppen, die sie noch hat, also normale Soldaten, die normale Armee, gegen Paris selber ein. Zwei Bataillone marschieren nach Paris rein, nachts, in der Nacht zum 18. März 1871 und wollen der Nationalgarde ihre Geschütze klauen, damit die nicht mehr so schwer bewaffnet sind. Das gelingt aber nicht, weil die machen das dummerweise im Morgengrauen. Und im Morgengrauen gehen die Frauen auf Montmartre und in den anderen Vierteln auf dem Markt und kriegen das mit und umstellen ihre Geschütze und sagen, die bleiben hier, weil wir wollen ja schließlich gemeinsam Paris verteidigen. Und die Generäle dieser beiden Bataillone befehlen das Feuer auf die Frauen und die verweigern den Gehorsam, drehen die Gewehre um und erschießen ihre Generäle. Daraufhin flieht die Regierung nach Versailles, also Hals über Kopf irgendwie. Und das Zentralkomitee der Nationalgarde, also dieses gewählte Führungsorgan der Nationalgarde, übernimmt das Stadthaus. Und erlässt sofort am nächsten Tag, also dann am 19. März, ein Dekret, in dem es heißt, Zitat, bereitet also sogleich die Kommunalwahlen vor, und führt sie durch und lasst uns die einzige Belohnung zuteil werden, die wir uns je gewünscht haben, euch die wahrhafte Republik errichten zu sehen. Zitat Ende. Also es ist sofort die Aufforderung der bewaffneten Macht, die Wahlen vorzubereiten und dann eben auch durchzuführen. Das zieht sich immer ein bisschen hin, weil es ist immer noch nicht ganz klar, wer wie wann was macht. Aber am 28. März, also immerhin 10 Tage nach diesem Überfall, konstituiert sich der Kommunerat hervorgehend aus einer Wahl. Und damit gründet sich offiziell, auch wenn als Gründungsdatum immer der 18. März 1871 eingegeben wird, das ist eben das Datum der Flucht, gründet sich am 28. März offiziell das, was dann als Pariser Kommune in die Geschichte eingegangen ist. Und das Zentralkomitee der Nationalgarde löst sich auf. Kurzfristig. Die konstituieren sich später auch wieder, aber der erste Gedanke war, der Kommunerat soll die Macht vollständig übernehmen. Aus den Kommunalwahlen in Paris ist ein Rat hervorgegangen, der besteht aus Sozialisten der unterschiedlichsten Couleur, aus Anarchisten, aber und eben auch Anarchisten, so. Aber eben auch bürgerliche Opposition gegen Napoleon. Die sind auch gewählt worden, weil kandidieren durfte erst einmal jeder. Frauenwahlrecht haben sie tatsächlich nicht umgesetzt. Und die waren bekannt so, und sind gewählt worden. Aber bereits in der ersten Sitzung legen 16 bürgerliche Abgeordnete das Mandat aus Protest gegen politisches Wirken des Rates nieder. Also deren Vorstellung war, man regelt das, was in Paris so anfällt und übergibt die Macht dann irgendwann wieder, wenn es geordnete Verhältnisse gibt. Das hatte die Mehrheit des Rates aber nicht vor, die hatten tatsächlich vor, eine neue Republik, eine andere Republik, die wahrhafte Republik, um dieses Dekret nochmal zu zitieren, umzusetzen. Und Paris ist in dieser Situation belagert, das muss man sich mal vorstellen, und zwar letztlich von zwei Seiten. Auf der einen Seite die deutschen Truppen, die Paris noch militärisch belagern, und auf der anderen Seite die Linientruppen, die der bürgerlichen Regierung in Versailles ergeben sind. Also sie werden von beiden kriegsführenden Mächten belagert, wobei die Preußen sich zurückhalten und den Franzosen, also der offiziellen französischen Regierung und ihren Truppen überlassen, das zu regeln, wobei sie ihnen sehr, sehr helfen. Also es werden in den nächsten Wochen ganz, ganz viele Kriegsgefangene plötzlich selbstverständlich wieder freigelassen und kommen nach Paris oder in das Umland von Paris. Man kann sich also vorstellen, dass Paris in der Situation isoliert war. Wobei Nachrichten kommen auch aus Paris raus, man kriegt in der Welt mit, was da passiert. Marx zum Beispiel ist hellauf begeistert, ja, und tritt auch in Kontakt mit den Kommunaden. Und auch in den industriellen Zentren von Frankreich tut sich etwas. Also es kommt zum Beispiel in Lyon, in Marseille, in Saint-Étienne, in Toulouse und in Narbonne und auch in ein paar anderen Orten zu Kommunegründungen. Die werden aber sehr, sehr schnell militärisch niedergekämpft. Und insofern bleibt Paris tatsächlich ein besonderes Feld so. Und bleibt aber auch letztlich dann doch isoliert. Was die Kommunadinnen und Kommunaden oder der Kommunerat beschließt, ist als wichtigste Punkte, sie lassen den Verkauf verpfändeter Gegenstände nicht mehr zu, sie führen den unentgeltlichen Unterricht ein. Sie entlohnen, und das ist ja das berühmteste, ne? Entlohnung der Beamten und des Staatsapparates zu einem durchschnittlichen Arbeiterlohn. Und wenn Besitzer ihre in Anführungszeichen Fabriken verlassen, weil sie nach Versailles fliehen, dann werden diese Fabriken an Arbeitergenossenschaften übergeben. Jetzt wurde der Kommune immer wieder vorgeworfen, dass sie letztlich im Rahmen des kapitalistischen Systems blieben, weil sie nicht offensiv enteignet haben. Das stimmt. Und da spiegelt sich sicherlich auch wieder, dass es unterschiedliche Auffassungen davon gab in der Kommune, wie denn dieses Neue aussehen soll. Aber ich sage dann immer gerade dieses Argument mit den Arbeitergenossenschaften. Man hat sich vielleicht noch nicht getraut, Bündnispartner zu verprellen, die in Paris geblieben sind. Aber man hat, es gab ja immerhin die Arbeitergenossenschaften, die bereit und in der Lage waren, die Betriebe zu übernehmen. Und dass die auch gefördert wurden, dann durch ein solches Dekret, ist vielleicht als erster Schritt in so etwas, was man dann als sozialistische Enteignung begreifen könnte, zu verstehen. Die Trennung von Kirche und Staat ist durchgesetzt worden. Der Brotpreis ist fixiert worden. Und so eine ganz wichtige Sache, weil unter diesen Isolationsbedingungen kann mit sowas ja auch spekuliert werden, das ist eben unterbunden worden. Also das, bei aller Widersprüchlichkeit der Maßnahmen der Kommune gibt es meines Erachtens schon so eine Richtung, dass der Kommunerat versucht hat, im Interesse der einfachen Bevölkerung von Paris zu agieren. So, ganz wichtig ist, also wenn ich jetzt bei den Dekreten bin und bei dem Kommunerat, das sind ja alles so politische Maßnahmen, die wären sie nicht unterstützt worden, ziemlich in der Luft hängen. Als Beispiel für die Massenbasis der Pariser Kommune ist es, glaub ich, ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass viele, viele Frauen die Kommunen unterstützt haben. Also man könnte jetzt ganz klassisch sagen, wenn es eine ganze Woche gedauert hat, diese Stadt niederzukämpfen, dann müssen da eine Menge Menschen, also mehrere Wochen, es gedauert hat, diese Stadt niederzukämpfen, dann müssen viele Menschen dafür gekämpft haben. Aber es waren nicht zuletzt die Frauen, die an der Gestaltung und an der Verteidigung der Kommunen beteiligt waren. Und man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, dass es überall in den Stadtteilen von Paris politische Clubs gegeben hat, in denen diskutiert wurde und überlegt wurde, wie man jetzt das umsetzt, was man sich wünscht. Also diese Stadt Paris wird von Zeitzeugen immer wieder geschildert als hochgradig politisiert und gleichzeitig sehr friedlich. Hochgradig politisiert sind die Clubs. Und die Frauen haben eine Organisation gegründet, sogar mehrere, aber die größte war die Union des Femmes. Und in der wurde ganz intensiv darüber diskutiert, wurde über Frauenrechte diskutiert. Das haben sie in den 72 Tagen, die ihnen vergönnt waren, nicht durchgesetzt. Aber es ist auch ein Frauenbataillon gegründet worden. Und Manfred Sohn, der ein meines Erachtens sehr spannendes Buch über den dritten Anlauf zum Sozialismus geschrieben hat. Der dritte Anlauf für die Zukunft, also erzählt die Pariser Kommune als den ersten, die der Oktoberrevolution folgenden Versuche, den Sozialismus aufzubauen, als den zweiten Anlauf und der dritte Anlauf wäre dann das, was vor uns liegt. Und der schreibt, das Phänomen, dass Frauen im übertragenen wie im wörtlichen Sinne massenhaft zu den Waffen strömen, wenn sie die Morgenluft von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit wittern, ist nicht auf die Pariser Kommune und nicht auf das 19. Jahrhundert beschränkt. Er meint, Zitat Ende, er meint, dass wenn politische Bedingungen so sind, dass eine freie, eine geschwisterliche und gleiche Diskussion und Auseinandersetzung stattfinden kann, dass gerade dann Frauen sich sehr, sehr, sehr stark engagieren und dass sie tendenziell sich zurückziehen, wenn sich da etwas ändert. Insofern würde ich an uns Männer appellieren, da sehr genau darauf zu achten, weil wir brauchen die Frauen und ich glaube, wir brauchen uns gegenseitig. Aber auch die Einbindung von Frauen war sicherlich auch in der Pariser Kommune nicht konfliktfrei. Also zum einen waren sicherlich die patriarchalen Denkmuster auch unter den Revolutionären in Paris noch hochgradig weit verbreitet. Und wenn man meinen würde, es gäbe unter Frauen keine politischen Konflikte, wäre das, glaube ich, auch hochgradig blauäugig. Und von daher müssen sich da auch die Konflikte, die es innerhalb der Pariser Kommune gegeben hat, auch in den Frauenstrukturen wieder niedergeschlagen haben. Aber die Frauen waren hochgradig aktiv und eben dann auch in der militärischen Verteidigung. Und die militärische Verteidigung von Paris begann notwendig zu werden am 2. April. Also am 28. März konstituiert sich der Pariser Kommunerat. Am 2. April beginnt die französische Armee ihre Offensive auf Paris. Und daraufhin wurde lange überlegt, wie man darauf reagiert. Und die Nationalgarde und wie gesagt auch das Frauenbataillon haben sich immer wieder Scharmützel geliefert mit der französischen Armee und die Forts und die Dörfer rund um Paris haben immer wieder die Seiten, den Besitzer gewechselt, in Anführungszeichen. Und innerhalb von Paris wurde dann eben ganz stark darüber diskutiert, wie man damit umgehen soll, dass zum Beispiel die Versailler, wenn sie, die offizielle französische Regierung galt dann, für die hat sich der Begriff der Versailler eingebürgert, dass die Versailler, wenn sie Nationalgardistinnen und Nationalgardisten gefangen genommen haben, sie als Geiseln erschossen haben, auch schon massenhaft. Und innerhalb von Paris wurde dann auch überlegt, Geiseln zu erschießen. Es hat in diesen Wochen in Paris 6 Erschießungen gegeben, ohne das aufrechnen zu wollen. Also man hat es letztlich nicht gemacht. Und ein Kommunade, also ein Mitglied des Kommunerates, hat in diesen Diskussionen etwas formuliert, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ich zitiere das mal. Zitat: Wenn wir auch nur einen Augenblick die Möglichkeit ins Auge fassen, dass wir unterliegen könnten, so müsste die Kommune trotzdem durch ihre Taten leben und deshalb müssen wir größer und besser handeln als unsere Gegner. Das Werk der Kommune muss allgemeiner und humanitärer geplant werden als das ihrer Gegner. Zitat Ende. So haben sie gehandelt. So haben sie gekämpft und am 21. Mai ist es den Versaillern dann aber gelungen, nach Paris einzudringen. Und mit diesem Datum beginnt das, was später als die Blutwoche bezeichnet wird. Also eine ganze Woche, in der Straße für Straße von den Versaillern erobert worden ist und ihnen immer wieder Barrikaden in den Weg gestellt worden sind. Und in der auch Tausende von Kommunadinnen und Kommunaden ermordet worden sind. Am 28. Mai enden die Kämpfe. Am 28. Mai 1871 geht die Pariser Kommune unter. Das heißt aber beileibe nicht, dass damit die Morde der Konterrevolution enden. Ich zitiere einen der Chronisten der Pariser Kommune, Prosper Lissagaray, der die Situation nach diesem 28. Mai in Paris schildert. Seit Donnerstag lief dieser behandschuhte, in Seide gehüllte Pöbel den Gefangenen nach, jauchzte den Gendarmen zu, welche die Züge führten, und jubelte beim Anblick der blutigen Möbelwagen. Die Philister wetteiferten mit dem Militär an Ausgelassenheit. Ausgelassene, elegante Damen, das setzte er in Anführungszeichen, machten sich ein Vergnügen daraus, die Leichen zu betrachten und hoben mit ihrem Sonnenschirm die letzte Bekleidung der tapferen Toten auf, um sich daran zu ergötzen. Zitat Ende. In der Blutwoche geht man davon aus, dass 30.000 Menschen ermordet worden sind und auch danach noch sind vor allen Dingen Menschen in der Verbannung ums Leben gekommen. im Jahre 1880 hat es dann eine Amnestie gegeben für die verurteilten Kommunardinnen und Kommunarden. Das heißt, sie sind in Freiheit gekommen, aber sie sind bis heute nicht rehabilitiert. Das heißt, sie gelten nach wie vor als Verbrecher. Das, finde ich, muss man wissen, wie eben das, wie mit diesem revolutionären Aufbruch umgegangen wird. So, auch heute noch gelten sie als Feinde des französischen Staates und nicht, Entschuldigung, und nicht als politisch wirksame Menschen. So. So, das war die Pariser Kommune. Sage ich nochmal ein paar Sachen zur Rezeption, aber um dann wieder den Bogen zum Lernen zu bekommen. Marx war bevor die Kommune ausgebrochen ist, ganz strikt gegen einen Aufstand in Paris. Er sprach davon, dass ein Aufstand in Paris eine verzweifelte Torheit wäre. Die objektiven Bedingungen sprechen da ganz sicher für. Während der Kommune steht er, das habe ich ja schon mal kurz, habe ich vorhin schon kurz gesagt, steht er im engen Kontakt mit den Pariser Mitgliedern der Ersten Internationale und greift, wo er kann, postalisch, ne, beratend ein. Direkt nach der Niederschlagung der Kommune veröffentlicht er den berühmt gewordenen Text Bürgerkrieg in Frankreich. Er formuliert, die Pariser Kommune ist, Zitat, die endlich gefundene Form, in der die ökonomische Befreiung der Arbeiterklasse sich vollziehen kann. Zitat Ende. Er insistiert auf die Notwendigkeit, den Staat zu zerbrechen, ihn zu übernehmen sei nicht möglich. Marx beschreibt im Bürgerkrieg in Frankreich viele Vorhaben der Kommune als bereits umgesetzt. Also er nimmt ihr Programm als politische Tat. Und von daher kann man diesen Text ganz sicher auch lesen als Programm für eine kommende Revolution. Gleichzeitig übt Marx auch schon im Bürgerkrieg in Frankreich heftige Kritik an Unterlassungen der Kommunardinnen und Kommunarden. Also zum einen schreibt er, haben sie es versäumt, gleich am Anfang nach Versailles zu marschieren, als da noch nicht so viele Soldaten waren, und vor allen Dingen haben sie es versäumt, die französische Nationalbank zu übernehmen. Die haben nämlich in Paris immer noch arbeitend ganz, ganz viel Geld nach Versailles überwiesen müssen. Später, dann in London, trifft er überlebende Kommunardinnen und Kommunarden, die im Exil sind. Und die kritisiert er sehr, sehr heftig, weil er da durchaus weggeht von diesem Konzept, dass das Programm als politische Tat zu nehmen. Und da, gerade in Briefen, wirft er ihnen immer wieder politische Unklarheit vor. Und so. Aber also da ist er dann nicht mehr Politiker, sondern Historiker und Politikwissenschaftler, könnte man sagen. Lenin später übernimmt die Interpretation aus dem Bürgerkrieg in Frankreich, also aus dem Buch Der Bürgerkrieg in Frankreich, und begreift die Kommune als vollständige proletarische Demokratie, die schon kein eigentlicher Staat mehr war. Und Lenin orientiert sich Teil seines Lebens an der Kommune und sah sie als Verpflichtung. Zugleich vermieden die Bolschewiki sämtliche Fehler der Kommune. In diesem Sinne lernten sie. Also sie griffen den Feind an, wo sie konnten. Sie haben sämtliche Machtpositionen übernommen. So. Stalin, ach und später, nach der Oktoberrevolution, sieht er aber immer wieder auch, bleibt er dabei diesen Verpflichtungscharakter. Sagt immer, was wir noch nicht geschafft haben, ist, den Kommunestaat aufzubauen in der jungen Sowjetunion. Er kritisiert quasi die junge Sowjetunion vor der Folie der Pariser Kommune. Was vielleicht so als Anekdote immer ganz, was so diese Verbindung von Oktoberrevolution und Pariser Kommune deutlich macht, ist, als Anekdote wird immer wieder erzählt, dass die führenden Bolschewiki am 73. Tag nach der Oktoberrevolution zumindest einen Umtrunk im Smolny in Petrograd hatten, weil die Oktoberrevolution länger gelebt habe als die Pariser Kommune. Das war immer, darauf haben sie sich tatsächlich immer bezogen. Stalin entließ schließlich die in Anführungszeichen gescheiterte Kommune aus der Rolle des Vorbilds und erklärte die Sowjetmacht zur Vollendung dessen, wovon die Kommune die Keimform gewesen sei. Also man sei jetzt in der Sowjetunion weiter und bräuchte gar nicht mehr so sehr nach hinten zu gucken. Es bleibt eine heroische Episode in der Geschichte, aber eben kein Beispiel mehr. Nun ist die Sowjetunion auch gescheitert. Und ich würde in diesem Zusammenhang sagen, man kann eben an der Machtfrage auch doppelt scheitern. Man kann daran scheitern, indem man sie gar nicht stellt, so wie es die Kommunalinnen und Kommunalen letztlich in vielen Bereichen getan haben. Oder man kann eben auch, wenn man gelernt hat, dass man die Machtfrage entschieden stellen und beantworten muss, auch daran scheitern, wenn man nicht mehr, so wie der vorhin zitierte Kommunade, auch über die moralischen Implikationen des eigenen Handelns nachdenkt. Womit ich nicht gesagt haben will, dass es solche Diskussionen in der Sowjetunion nicht gegeben habe, aber sie waren eben nicht mehr so wirksam. So, ich komme jetzt zu dem, was ich in meinem Papier als Fazit überschrieben habe. Die Pariser Kommune ist sicherlich der historische Ort, an dem die Arbeiterklasse oder Teile der Arbeiterklasse zum ersten Mal in der Geschichte einen eigenen Zukunftsentwurf umzusetzen versuchen. Sie steht damit historisch zwischen der Französischen Revolution und der Oktoberrevolution. In diesem Spannungsfeld bewegten sich auch ihre Zukunftsvorstellungen. Viele ihrer konkreten Schritte wiesen aber in eine sozialistische Richtung, das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Deshalb gilt die Kommune zu Recht als erste Arbeiterrepublik und deshalb kann sie auch ewig gefeiert werden als, Zitat Marx, der ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft, Zitat Ende. Also die Rolle, glaube ich, macht ihr erst einmal keiner mehr streitig. Aber die Erfahrungen der Kommune sind stets aufs Neue und vor dem Hintergrund der aktuellen Situation zu befragen. Dann können sie Wegweiser bieten. Und insofern haben wir, glaube ich, heute an die Geschichte andere Fragen, als es die Bolschewiki 1917 hatten. Das meinte ich mit eingangs mit dem Lehrplan, dass wir eben auch immer die neuen Erfahrungen in Rechnung stellen müssen, die wir gemacht haben, und dann immer wieder neue Fragen an den alten Stoff stellen. Und selbst wenn die Pariser Kommune und die Oktoberrevolution und alle anderen historischen Siege und Niederlagen der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung ein Wegweiser sind und all die Niederlagen auch, wie Rosa Luxemburg sagte, ein Teil der Zielklarheit politischer Bewegung ausmachen und wir deshalb keine dieser historischen Niederlagen missen dürfen und vergessen dürfen. Deswegen dürfen wir, ich komme wieder auf das Konzeptionspapier zurück, die Schule auch nicht abbrennen. So. Bietet uns Geschichte sicherlich keinen Baedeker der Geschichte, indem wir nur reingucken können und wissen müssen, wo wir lang gehen können. Dieser Begriff des Baedekers der Geschichte stammt übrigens von Georg Lukács. Sondern wenn wir aus der Geschichte lernen, dann glaube ich, Folgendes, was wieder Prosper Lissagaret, dieser Kommunade, der eine große Geschichte der Pariser Kommune geschrieben hat, seinem Werk voranstellt. Und damit will ich so gut wie enden. Er schreibt, wenn der Streiter von morgen die gestrige Schlacht nicht von Grund aus kennt, so wartet dasselbe Blutbad auf ihn. Unter solchen Umständen ist Schmeicheln gleichbedeutend mit Verraten. Wer dem Volke falsche Revolutionslegenden erzählt und es, ob vorsätzlich oder aus Unwissenheit, durch Geschichtsdithyramben täuscht, ist ebenso strafbar wie der Geograf der falsche Karten für die Seefahrer entwerfen würde. Zitat Ende. Und deshalb möchte ich den Kommunalinnen und Kommunalen von 1871 ein Denkmal setzen, im Sinne darüber, dass wir darüber über die Erfahrungen nachdenken, für die Diskussion um eine heutige emanzipatorische und oder revolutionäre Politik. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussion, die wir gleich haben werden, und danke euch und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus